zweite Lektion. Zeit. 17 Uhr, 30 Minuten, 10 Sekunden. Mitteleuropäische Zeit. Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Es ist 10 nach 3. Es ist Viertel nach 3. 3:30. 4:45. 4 Uhr. Es ist 3 Minuten vor 5:30. 5:30. Es ist 1 Uhr nachts. 3 Uhr nachts. 4 Uhr morgens. 10 Uhr morgens. 11 Uhr vormittags. 12 Uhr mittags. 2 Uhr nachmittags. 6 Uhr abends. 10 Uhr abends. 12 Uhr nachts. Es ist 12 Uhr. Es ist Mitternacht. Die Uhr schlägt 12. Unser Heim. Наш дом. Unser Heim. Das Haus. Die Häuser. Das Einfamilienhaus. Особняк. Das Einfamilienhaus. Ein einstöckiges Haus. Двухэтажный дом. Ein einstöckiges Haus. Der Garten. Сад. Garten. Der Gemüsegarten. Огород. Gemüsegarten. Das Esszimmer. Schlafzimmer. Arbeitszimmer. Kinderzimmer. Die Küche. Die Toilette. Möbel. Brauchen Sie das? Вам это нужно? Brauchen Sie das? Der Schreibtisch. Письменный стол. Schreibtisch. Der Liegestuhl. Шезлонг. Liegestuhl. Der Bücherschrank. Книжный шкаф. Bücherschrank. Der Luster. Люстра. Luster. Die Wandlampe. Бра. Wandlampe. Der Hängeboden. Антресоли. Hängeboden. Die Stereoanlage. Musikalne Zentr. Stereoanlage. Das Klappbett. Раскладушка. Klappbett. Die Gardinen. Gardine. Gardinen. Der Couchtisch. Журнальный столик. Couchtisch. Der Kleiderschrank. Платяной шкаф. Kleiderschrank. Der Kühlschrank. Холодильник. Kühlschrank. Die Tischlampe. Настольная лампа. Tischlampe. Der Teppichboden. Палас. Teppichboden. Der Fernseher. Телевизор. Fernseher. Das Regal. Полка. Regal. Die Glaswand. Стеклянная стена. Glaswand. Die Tür. Дверь. Tür. Wo ist hier die Tür? Где здесь дверь? Wo ist hier die Tür? Zu vermieten. Сдается. Zu vermieten. Zimmer zu vermieten. Haben Sie ein Zimmer zu vermieten? Alles ausgebucht. Все забронировано. Alles ausgebucht. Haben Sie Quartier für heute Nacht? У вас есть где переночевать? Haben Sie Quartier für heute Nacht? Ich möchte eine Wohnung mieten. Я хочу снять квартиру. Ich möchte eine Wohnung mieten. Was kostet die Miete? Сколько платить за квартиру, за аренду? Was kostet die Miete? Wir lesen. Romane, historische Romane, Liebesromane, Kinderromane, Kriminalromane, Krimis, Erzählungen, Novellen, Gedichte, Prosa und Dichtung, Zeitschriften, Fachzeitschriften, Modeschriften, Fachliteratur. Herr Kahle hat eine große Bibliothek.